from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 56, wie immer präsentiert von der Basket, dem größten Basketballmagazin der Welt. Mehr Infos bekommt ihr unter basket.de und facebook.com/basket. Ein großer Vorteil, trotz Basket-Sponsorship unseres Podcasts, wir dürfen fluchen. Insofern scheiß die Wand an, habt ihr uns jetzt lange nicht mehr auf den Ohren gehabt. Das tut uns schrecklich leid. Wir hatten recht viel um die Ohren, sind in den einen oder anderen Flieger gestiegen, beruflich, und sind aber jetzt wieder dabei. Mit diesem unregelmäßigen Erscheinen ist dann eben auch eine Sache gestorben. Das ist allerdings nichts Wesentliches. Das ist die Verbindung, die wir immer assoziieren mit Spielern, die die bestimmte Nummer getragen haben unseres jeweiligen Podcasts. Wir sind jetzt bei 56. Das sieht gar nicht mal so gut aus, weil da kommt dann nur noch Francisco Elsen, wer ihn noch kennt, Chapeau zu euch sozusagen. Und danach wird es auch schon ziemlich dünn. Hilton Armstrong, einer der großen Busts des, was war es, 2009er Drafts oder sowas. Und danach wird es ganz, ganz dunkel. Insofern rest in peace der Nummern, aber wir sind wieder auf den Ohren und ja, ich glaube, es gibt einiges, worüber wir quatschen können und auch werden, allen voran, aber das Rennen um die Playoffs. Richtig. Deutschlands unregelmäßigster Basketball-Podcast. Wir machen weiter mit den Nummern bei Nummer 91 mit Dennis Rodman. Ist noch ein bisschen Zeit. Viele Spieltage sind nicht mehr. Ich glaube, so 3. Ich glaube, jetzt müssten auch die Teams alle gleich auf sein. Jeder müsste noch ungefähr 3 oder 4 Spiele haben. Und dann ist die Regular Season vorbei. Grund genug für uns heute die Matchups, die ja so ja zu 80-90% wahrscheinlich schon feststehen, bis auf die Plätze 8, 9, 7, so im Osten und im Westen, uns mal anzusehen, mal ein bisschen drüber zu quatschen, wie so ein Matchup aussehen könnte. Und dann haben wir noch ein paar generelle News, glaube ich, die wir so zwischendurch erzählen werden. Und wir hauen mal unsere Award-Träger für dieses Jahr raus. Aber so MVP, Rookie, Sixth Man und so weiter und so fort. Das gibt so in der nächsten Stunde alles. Ja, ich glaube, da haben wir einiges zu quatschen. Wir werden natürlich uns auf, ich sag mal, 16 bis 18 Teams hauptsächlich fokussieren heute, nämlich die Teams, die entweder momentan Stand jetzt in den Playoffs stehen oder noch eine minimale Chance haben, sich zu qualifizieren. Gleichzeitig müssen wir aber eigentlich anfangen bei dem Team, was ganz unten auf dem Tableau steht, und zwar die Philadelphia 76ers. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, ich habe das ein bisschen angeteasert, was meine Meinung betrifft, zu dem recht überraschenden Rücktritt des GM Sam Hinkie. Auf Facebook lege ich doch direkt mal los. Was meinst du denn, Marius? Ich glaube, das hat dich auch ein bisschen überrascht, als du die Push-Nachricht dann bekommen hast. Zumal wir beide ja auch mehr oder minder regelmäßige Hörer des Zach Lowe Podcasts sind, wo Sam Hinkie, ich glaube vor einer Woche oder so, noch aufgetreten ist, kurz bevor er dann seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Was sagst du zu dem ganzen Schlamassel? Das ist fast so schlimm wie das, was ich gerade sehen muss, weil mein Nachbar gegenüber steht nackt auf dem Balkon und raucht eine Zigarette. Original. Komplett nackt? Komplett. Junge, wirklich komplett. Alter Schwede, den können ungefähr. Das, was du auf Facebook gesagt hast, ich teile da deine Meinung zu 100%. Ich finde, ist es super inkonsequent. Warum jetzt? Jetzt ist ja eigentlich der Zeitpunkt. Die 76ers haben die ganzen letzten Jahre, in der sie ihre Fans echt durch ein Tal der Tränen gehen haben lassen, immer von dem Prozess geredet, immer wieder, ja, wir bauen auf, wir bauen auf, wir bauen auf, haben immer absichtlich getankt, es war nicht mit anzusehen, was der Verein da die letzten Jahre gemacht hat, dann hatten sie noch ein bisschen Pech mit Joel Embiid zum Beispiel, und jetzt hatte ich so das Gefühl, okay, Embiid kommt wahrscheinlich wieder nächste Saison zurück, Nerlens Noel hat so seine ersten ja, seine ersten Schritte in der NBA gemacht, ist nicht mehr ganz so grün hinter den Ohren. Mit Okafor haben sie ihn ja relativ ja, für die Zukunft doch rosiges Talent irgendwie im Roster und haben viel Capspace. Also vielleicht könnte sich da doch in den nächsten ein, zwei Jahren was entwickeln. Und nach diesen letzten drei Jahren, die so scheiße waren für den Verein, sagt Sam Hinkie jetzt, okay, das war's. Und dann schmeißen sie ihr ganzes Front Office jetzt wieder um. Das kann ich nicht, also ich habe da keine Erklärung für, vor allem für den Zeitpunkt. Wenn er das gemacht hat, dann hätte ich gesagt, wäre letztes Jahr vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt gewesen, wo schon die Kritik groß geworden ist am Tanking generell. Aber jetzt, wo so ein paar Lichtblicke am Horizont zu erkennen sind, kann ich das nicht so richtig nachvollziehen. Dann muss man auch die Geduld haben, das noch ein, zwei Jahre weiterzuführen, wenn man es schon, wie lange ist es jetzt, 3-4 Jahre so durchgezogen hat. Also man kann sehr viel Zeit mit dieser Story verbringen und auch extrem viel schmunzeln, weil es einfach so perfide und perplex ist. Es fängt damit schon mal an, dass Sam Hinkie einen 13-seitigen Brief geschrieben hat, in der er seine Resignation und vor allem dann eben auch seinen Rücktritt bekannt gibt. Und der allein ist auf jeden Fall schon eigentlich die 20 Minuten wert oder die Viertelstunde wert, die man braucht, um ihn durchzulesen, weil er zum Teil sehr wirre Zitate von Warren Buffett oder ehemaligen Präsidenten bis hin zu irgendwelchen anderen Weggefährten enthält, die mehr oder minder wirklich aus dem Himmel gegriffen sind. Und Sam Hinkie ist dafür bekannt, dass er auf jeden Fall ein ziemlicher Exzentriker war, beziehungsweise auch sehr stark von sich und seinen Fähigkeiten als GM überzeugt. Das liegt natürlich in der Natur der Dinge. Als GM und gerade als GM, der 3 Jahre lang im Prinzip immer weniger als 20% der Spiele gewinnt mit seinem Team und unerhört tankt, muss man natürlich sich ein gewisses Polster aufbauen und von seinem eigenen Prozess, wie er es ja auch selber genannt hat, überzeugt sein. Aber warum trotzdem? Aber warum jetzt? Das verstehe ich nicht. Naja, gut, die 76ers haben ihm ja ein bisschen schon Riegel vorgeschoben und haben signalisiert, dass das so ganz so extrem mit dem Tanken nicht mehr weitergehen kann, indem sie dann eben Jerry Colangelo unter Vertrag genommen haben. Und es wird ja sehr stark rumort, dass dann auch noch Brian Colangelo, sein Sohn oder dessen Sohn, vielleicht mit ins Front Office geholt wird, sozusagen als Wachhund für Sam Hinkie. Und ich glaube, das war letztlich für ihn einfach genug zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Entweder bin voll und ganz im Prozess mit integriert und habe die Steuerung darüber, oder aber ich ziehe die Reißleine und kündige. Aber was das natürlich dann für die Franchise bedeutet, ist eine komplette Katastrophe, weil jetzt wahrscheinlich auch der Prozess des totalen Rebuilds, wie man ihn ja nennen muss, wahrscheinlich aufgegeben werden wird. Die 76ers müssen einfach auch der Tatsache in die Augen schauen, dass sie 3 Drafts hintereinander verloren haben. Und das ist natürlich essentiell schlecht, wenn man darüber spricht, dass sie im Prinzip ausschließlich darauf aus sind, Draft-Assets zu akquirieren. Und wenn man sich da anschaut, wer in den letzten Jahren das Team oder zum Team gestoßen ist per Draft, dann ist es auf jeden Fall extrem mau. Ja, wie gesagt, also der Zeitpunkt ist für mich ganz komisch. Mich würde mal interessieren, wann der Zach Lowe-Podcast aufgezeichnet worden ist. Weil wenn du so ein 13-Seiten-Pamphlet schreibst, das machst du ja nicht innerhalb von 24 Stunden. Da wird er ja wahrscheinlich schon die letzten beiden Wochen dran gesessen haben und sich dann trotzdem irgendwie bei einem der renommiertesten Basketball-Journalisten noch in die Sendung zu setzen und über den Prozess zu reden. Das ist übrigens das, ich kann es nicht mehr hören. Endlich hört das dann mal vielleicht auf mit diesem Prozess. Das war kein Prozess bei den 76ers. Das war Kacke. Da hat überhaupt nichts funktioniert. Das war kein Rebuilding mit irgendwie einem Konzept dahinter, mit irgendeiner Vision dahinter, mit Das ist eine Kultur des Verlierens einer Kultur dahinter oder einer Identität dahinter. Das war hinten und vorne Kacke. Ja, also ich meine, liebe Hörer, ihr werdet das sicherlich ins richtige Ohr bekommen. Es gibt andere Rebuilds. Es gibt natürlich den klassischen Dallas Mavericks Rebuild, von dem ich jetzt gar nicht mal der größte Fan bin, der besagt, ja, okay, einfach immer jedes Jahr auf die Free Agency hoffen und auch wenn der Kader nicht top ist, möglichst schnell nachladen, sich vielleicht den einen oder anderen Mittelklasse-Spieler ins Team holen und damit die Relevanz aufrechterhalten. Das ist ein Mittelmaß-Rebuild, wie ich ihn gerne nenne, der nicht unbedingt so super beliebt ist, weil viele Manager der Liga sagen, das Mittelmaß der Liga ist der eigene Tod der Franchise. Was natürlich an für sich sowieso durchaus debattierbar ist, denn das geht zurück auf diese Ultima Ratio in Amerika, dass nur der Titel zählt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich absoluter Irrsinn. Wieso sollte eine Saison, in der du vielleicht in die Playoffs oder sogar in die zweite oder dritte Runde, vielleicht sogar ins Finale einziehst, kein Erfolg sein? Wieso sollte nicht mal sogar eine Saison wie es die Boston Celtics jetzt haben, nicht ein Riesenerfolg sein und die Titelchance von denen ist trotzdem gleich null? Trotzdem hat man in Boston vor 2 Jahren die größten Assets abgegeben, hat clever sich ebenso wie Sam Hinkie Draftpicks angeeignet, die man aber umgemünzt hat. Natürlich nicht alle, die Terry Rozier's, James Youngs dieser Welt müssen immer noch beweisen, dass sie überhaupt Basketball spielen können. Aber trotzdem hat man es geschafft, indem man das Team clever verstärkt, teilweise durch Veteranen. Tatsächlich Danny Ainge nennt nach wie vor Trebko und sogar auch Didi Datome als wesentliche Akquisition in den letzten Jahren, was so ein bisschen das Leadership und die Kultur des Teams betrifft. Und das kommt nicht von ungefähr, das hat man immer vermissen lassen in Philadelphia, wo nie Veteranen unter Vertrag genommen wurden, nie auch nur NBA-Talente, sondern das waren dann immer nur die Brandon Davis und Ish Smiths dieser Welt, beziehungsweise Ish Smith hat ja sogar wahrscheinlich in 2 Siege geholt, sonst wäre es mit Abstand die schlechteste Saison aller Zeiten gewesen, auf 82 Spiele gerechnet. Insofern, das ist schon sehr, sehr traurig, was da abgeht, und ich befürchte, dass das jetzt auch nicht viel besser werden wird, auch wenn sie 2 hohe First-Rounder haben sollten dieses Jahr. Nee, aber das wollte ich gerade auch sagen. Zum Beispiel Boston ist ein super Beispiel dafür, aber auch Charlotte zum Beispiel, die jetzt aktuell auf Platz 6 stehen und in die Playoffs einziehen werden. Wahrscheinlich oder vielleicht werden sie in der ersten Runde rausfliegen. Das ist aber gar nicht schlimm, denn genau das ist ja der Rebuild. Sich langsam ranzutasten, jüngere Spieler oder Cornerstones in deiner Franchise, die noch gerade so an ihrer Prime kratzen wie Kemba Walker oder so, sich die ersten Lorbeeren verdienen lassen, mal ein bisschen Playoff-Luft schnuppern und dann gucken, wie man die nächsten Jahre darauf aufsetzen kann. Oder zum Beispiel die Portland Trailblazers haben ihren ganzen Kader ausgetauscht vor der Saison, haben auf junge Spieler und in Damian Lillard auf einen Franchise-Spieler gesetzt. Wir hatten sie, glaube ich, und fast alle Analytics, die ich vor der Saison gesehen habe, irgendwie am unteren Ende der Western Conference. Durch aber die Kultur, die da etabliert haben, haben sie es geschafft, jetzt wieder auf Platz 6 zu stehen und werden auch in die Playoffs einziehen. Das oder zum Beispiel vielleicht, also jetzt kein Rebuild im klassischen Sinne, aber zum Beispiel die Indiana Pacers haben ihren Spielstil vor der Saison komplett umgedreht von diesem groß und robust und schwerfällig nur auf Rebound, auf Blocken, damals mit David West und mit Roy Hibbert ausgelegtes Spiel. Jetzt versucht ein schnelles Spiel zu etablieren, auch viele Leute im Kader ausgetauscht, Rookies mehr spielen lassen und auf einen Spieler gesetzt, der so die nächsten Jahre prägen soll. Das sind ja, also es muss ja nicht immer ein Rebuild sein, in dem du völlig scheiße bist über viele Jahre hinweg und dann von ganz unten versuchst, dich wieder ranzukämpfen, sondern wo man auch versuchen kann, halt die Kultur und die Identität ein Stück weit neu zu etablieren. Und die ich gerade genannt habe, sind, glaube ich, was das angeht, auch Erfolgsbeispiele, die zwar nicht so, also die nicht so krass tanken mussten, um halt der Franchise eine neue Richtung zu geben. Wenn man zum Beispiel Corey Joseph nimmt. Corey Joseph war auf dem Markt und wäre durchaus ein Spieler gewesen, den die 76ers in der Offseason unter Vertrag hätten nehmen können. Mhm. Wären sie besser gewesen mit Corey Joseph? Auf jeden Fall. Wie viel besser aber? Jetzt haben sie derzeit 10 Siege, das zweitschlechteste Team in der gesamten Liga. Die Los Angeles Lakers haben 16 Siege. Hätte Corey Joseph einen Unterschied gemacht von, sag ich mal, mehr als 6 oder 7 Siegen? Wahrscheinlich nicht. Demnach hätten sie immer noch die größte Chance auf den First Pick, hätten aber wenigstens einen Spieler unter Vertrag gehabt, der ein bisschen NBA-Erfahrung und NBA-Charakter hat. Ich verstehe nicht, wieso man da nicht mal ein bisschen diese Route geht, und stattdessen holt man sich das A's aus der D-League. Tut mir leid, wenn ich das so hart formulieren muss. Aber das ist wirklich so eine perfide Daryl Morey-Perversion, dann irgendwelchen B- und C-Klasse-Spielern 4-Jahres-Verträge fürs League-Minimum zu geben und dazu hoffen, dass einer von 20 vielleicht irgendwie der nächste Pseudo-Robert Covington ist oder sowas. Und das ist eine Sache, die mich enorm aufregt und die ehrlich gesagt auch ein bisschen von der Liga im Auge behalten werden muss, weil das schadet der Integrität des Spiels und ist wirklich echt sehr, sehr schlecht anzuschauen. Entschuldige dich nicht. Die müssen sich entschuldigen. Nicht du. Das stimmt. Na gut, das war's dann, glaube ich, auch mit den Teams, von den unseren Gefilden der Liga. Wenden wir uns vielleicht ein bisschen den besseren Teams zu. Sollen wir mal im Osten anfangen? Ich glaube, das ist ja unterschiedlich. Es ist zwar schon einiges klar. Ich glaube, dass Cleveland zum Beispiel den ersten Platz jetzt nicht mehr abgibt. Rein rechnerisch ist das gerade noch so möglich. Aber dadurch, dass Toronto gestern Nacht gegen Atlanta verloren hat, ist das mehr als unwahrscheinlich, dass da der erste Platz in der Conference noch aufgegeben wird. Insofern, der erste und der zweite Platz sind mehr oder minder fest, aber dahinter ist der Wilde Westen. Ja, also das wird so bleiben. Ich glaube nicht, dass Toronto wird das Ding nicht mehr umdrehen. Also 3,5 Spiele. Die ersten, ja, wie du sagst, Plätze werden so bleiben. Aber dann Miami, Boston, Atlanta sind, wie ich das gerade sehe, ein halbes Spiel auseinander. Oder? Ja. Ja, nimm Charlotte Spiel noch mit rein, genau. Dann sind es anderthalb. Mit Charlotte dann zusammen, dann sind es ein bis anderthalb Spiele. Also da kann sich noch einiges drehen. Ich habe jetzt gerade nicht das Restprogramm vor Augen, was diese Teams angeht, aber wir können ja mal ein bisschen spekulieren, also was so die Tagesform angeht, obwohl ich, während wir das machen, gucke ich mal so ein bisschen ins Restprogramm rein. Ja, es ist interessant, weil im Prinzip alle Teams einen sehr, sehr guten Run hingelegt haben, von Detroit bis hin zu Atlanta dann eben Rang 8 bis 3, alle mindestens 6 und 4 aus den letzten 10, 4 Teams davon 7 Siege und 3 Niederlagen und das hat dann letztendlich auch den Todesstoß für Chicago gegeben. Vor 2-3 Spielen lag Chicago noch ganz nah dran an den Playoff-Rängen, jetzt ist es im Prinzip de facto passé und da brauche ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das einer meiner Teaser ist oder muss das nicht anteasern, dass das eine der Enttäuschungen der Saison war, ist, wie Chicago sich dann letztlich verkauft, mit so viel Veteranen und dann doch recht viel Star Power jetzt gerade mit Jimmy Buckets und Pau Gasol gespickt, ist es doch sehr, sehr schlechtes Zeichen, dass sie sich dann nicht für die Playoffs qualifizieren konnten. Ja, während Detroit, den Hut ziehen muss vor Detroit, weil sie es geschafft haben, sich dann doch abzusetzen, auch ein oder zwei wirklich enge, direkte Duelle gewonnen haben, unter anderem auch gegen Chicago, ich glaube auch gegen Washington, die auch aus den Playoff-Rängen rausgefallen sind. Insofern, Chapeau. Wenn wir uns jetzt Detroit anschauen, bevor du jetzt die anderen Teams dir anguckst und das Restprogramm, ich glaube, dass Detroit ähnlich wie im Westen die Teams 8 bis 6 riesige, riesige Probleme haben wird mit dem Matchup im Ersten. Ja gut, also wenn es gegen Cleveland gehen sollte oder gegen Toronto, dann sehe ich auch nicht, dass Detroit die erste Runde übersteht. Aber, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil es ist auch ein neues, zusammengewürfeltes Team. Stan Van Gundy hat sich jetzt den Kader aufgebaut, den er haben wollte. Der Trade um Tobias Harris war ja so ein bisschen darauf stielend, dass er glaubt, in der Free Agency, wo jetzt alle Teams Kohle haben werden, dass er da vielleicht nicht den großen Sprung oder den großen Wurf machen wird. Insofern hat er das Team schon jetzt vorher für die nächsten 1-2 Jahre wahrscheinlich zusammengestellt. Und wenn es jetzt für die Playoffs reicht, für die erste Runde, warum nicht? Dann ist vielleicht im nächsten Jahr die zweite Runde drin. Finde ich gar nicht so verkehrt. Zu dem Restprogramm, super interessant. Atlanta spielt noch gegen Boston, Miami spielt noch gegen Boston und Atlanta spielt noch gegen Cleveland. Da ist wirklich noch alles drin. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich Boston die besten Chancen einräumen würde, noch auf den dritten Rang zu steigen, ehrlich gesagt. Sie spielen gegen Miami zu Hause zum Beispiel. Ich schau mal gerade, Boston hat fast alle Tiebreaker. Das ist ja wichtig, wenn wir uns jetzt anschauen, wenn ein Team denselben Rekord hat oder zwei Teams denselben Rekord, dann gibt es sogenannte Tiebreaker, die also dann entscheiden, wer besser platziert sein wird. Das ist zunächst der direkte Vergleich, dann ist das der Conference Record und dann der Division Record und danach geht es in allen möglichen kleinen Kategorien weiter. Und Boston hat derzeit den Tiebreaker gegenüber gut Chicago, aber eben dann auch Charlotte und Miami, was sicherlich doch eine Rolle spielen könnte. Wenn ich Geld setzen müsste, wäre mein Geld wahrscheinlich auf Atlanta. Ich muss ganz ehrlich sagen, hat mich ziemlich überrascht und beeindruckt auch, wie sie sich in den letzten Spielen gerissen haben. Jetzt gerade gestern Nacht gegen Toronto war das schon richtig gut und richtig stark, wie sie gegen so ein Top-Team dann den Sieg rausgefahren haben in so einem wichtigen Platzierungsspiel. Und das kann man generell von ihnen sagen, dass sie in letzter Zeit wirklich ein bisschen ihre Form wieder gefunden hat. Und gerade die Starting Five, da hat sich ja nicht wirklich viel getan. Wenn da Rhythmus reinkommt, dann ist das schon ein Team, was sehr, sehr rund laufen kann. Ja, der dritte Platz, ich glaube, da werden aber tatsächlich alle drum kämpfen. Ich glaube, keinem wird das Standing egal sein, denn unabhängig jetzt mal von der Homecourt Advantage dann in der ersten Runde, mit dem dritten Platz würdest du ja aktuell, und dabei wird es bleiben, gegen Charlotte spielen. Also ich würde, wenn ich Boston, Miami oder Atlanta wäre, würde ich lieber in der ersten Runde gegen Charlotte spielen, als eins von diesen drei Teams eben. Ja, und dann bist du vielleicht, hast du gute Chancen, in die zweite Runde einzuziehen. Also wenn ich zum Beispiel Boston wäre, würde ich alles dran setzen, diese Spiele zu gewinnen. Dann bist du Dritter, spielst gegen Charlotte, kannst diese erste Runde realistisch überstehen und dann gucken, wie es weitergeht. Ja, du hast recht. Ich meine, gerade Boston hat kaum einen Tiebreaker, keinen Tiebreaker gegenüber Teams, die vor ihnen stehen. Das heißt, sie müssen im Prinzip zwei Spiele gut machen gegen die genannten Teams von 3 bis 5. Ich glaube, das wird in 3 Spielen recht schwierig sein. Trotzdem, wenn du jetzt ein Team derzeitig von 5 bis 8 nehmen müsstest im Osten, die für eine Überraschung gut wären, jetzt nicht unbedingt eine Playoff-Serie zu gewinnen, sondern meinetwegen auch einfach eine enge Serie gegen einen vermeintlich großen Favoriten. Wen würdest du nehmen? Ich glaube, wir haben da zwei unterschiedliche Tipps. Ja, also wird denn Chris Bosh eigentlich für die Playoffs fit? Oder steht das also steht bei Rotoworld steht, dass er vielleicht im April zurückkommen könnte, aber ich würde jetzt ehrlich gesagt Bauchgefühl davon ausgehen, dass er es nicht macht. Also von 5 bis, ja, ich würde aber trotzdem Miami nehmen. Ich finde Miami gerade aufgrund der Erfahrung sau unangenehm zu spielen. Dann vielleicht als nächsten Indiana? Ich glaube Charlotte, weil Charlotte einfach eine wahnsinnige sozusagen Rückrunde gespielt hat nach dem All-Star-Break. Ist das Team, was am wenigsten den Ball wegwirft, spielt wirklich so einen richtig Karl-Leischen Ball, wenig Turnover, ist jetzt gerade recht viel halbfeldorientiert, hat aber, und das macht im Prinzip diesen riesigen Sprung auf in der offensiven Effizienz dieses Jahr, den Dreier und die Dreier-Effizienz besonders aus den Ecken enorm verbessert. Das liegt daran, dass Kemba Walker ein Riesenjahr hat, das liegt aber auch daran, dass sie einige Spieler dazu gewonnen haben, sei es per Draft in Frank Kaminsky oder eben per Trade in Lee von den Grizzlies, dass sie einfach wirklich ein rundes Team haben und wissen, wie sie spielen, eine gute Spielphilosophie. Klar, ich muss natürlich auch immer Indiana nennen. Ich glaube, das ist sicherlich ein Team, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber wenn man sich die Tiefe des Kaders anschaut, ist das sicherlich kein Team, was sich mit Miami oder Charlotte messen kann, sei es jetzt Playoff-Erfahrung oder eben auch Spielkonsistenz und das Ganze drumherum. Ich glaube, dass da Indiana weniger Wunderpackung ist als diese beiden. Ja. Lass mich noch, ich wollte das gerade schon einwerfen, ein, zwei Worte zu Chicago sagen. Da war in diesem Jahr auch einfach viel zu viele Nebengeräusche in dem Club selber. Also es hat ja angefangen mit dem neuen Trainer, das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen schwierig kann nie eine Saison werden, die so an alte Erfolge anknüpft, denke ich. Derrick Rose ist sowieso ein Thema für sich. Und dann ging es los. Noah ist nicht richtig fit geworden. Zur Trade-Deadline wurden Noah, Taj Gibson und auch Pau Gasol so ein bisschen auf den Markt geschmissen, um mal zu gucken, was man dafür kriegen könnte. Das ist fürs Teamgefüge jetzt wahrscheinlich auch nicht so geil. Pau Gasol hat einen auslaufenden Vertrag. Das heißt, er kann das Team, ohne dass sie jetzt Assets zurückkriegen im Sommer, verlassen. Plus, habe ich gehört, das stand irgendwie vor ein, zwei Wochen bei Bleacher Report, vielleicht ist es eine Ente, vielleicht aber auch nicht, dass die Chicago Bulls im Sommer gucken werden, wie denn der Trademark für Jimmy Buckets aussehen wird. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also sie haben ihm ja gerade erst den großen Vertrag gegeben. Einen großen Rebuild werden sie nicht hinkriegen in den nächsten ein, zwei Jahren, weil der Vertrag von Derrick Rose mit seinen 25 Millionen noch auf der Uhr fürs nächste Jahr das einfach nicht zulässt. Und ich glaube auch nicht, dass ein Team so blöd ist, diesen Vertrag an sich zu nehmen für das Geld, auch wenn jetzt viele im Sommer viele Teams einfach ein enormes Budget haben werden. Aber ob das jetzt eine Ente ist oder nicht, aber das zu lesen, weil es wird ja aus irgendwo aus dem Umfeld von Chicago geleakt worden sein, ist dann wieder so ein Störfeuer, was nicht sein muss. Dann als Knicks-Supporter habe ich dann noch gelesen, dass Taj Gibson irgendwie gesagt hatte, nachdem sie zweimal gegen die Knicks verloren hatten, in einem Back-to-Back, dass man gegen solche Trash-Teams nicht verlieren sollte. Dann hat er irgendwie da so ein bisschen, ja, wie so Rückmeldung gekriegt vom Knicks-Kader. Dann ging das so hin und her und hin und her. Also auch nicht so die geilste Presse. Also insgesamt viel zu viel Unruhe über die ganze Saison. Wobei ich eigentlich noch am Anfang der Saison davon ausgegangen bin, dass so Platz 3 bis 5 auf jeden Fall drin sein müsste. Ja, lieber Marius, dieses Gerücht ist natürlich absolut zu Recht, denn der Physio-Staff der Chicago Bulls hat gelegt, dass Jimmy Butler ein Lual Dengscher Breakdown bevorsteht. Ach so, ja, stimmt. Insofern muss man so schnell wie möglich diese Last loswerden. Aber jetzt mal im Ernst, also das ist natürlich totaler Mist. Wenn es überhaupt einen Spieler im gesamten Kader gibt, den du auf gar keinen Fall tradest, dann ihn. Gib ihm gerne mal so drei, vier Minuten weniger Spielzeit im Schnitt pro Partie nächste Saison. Ich denke, das kann auf lange Frist hin sehr viel helfen. Aber ja, alle anderen etablierten Spieler, sei es jetzt Taj Gibson, ein potenzieller Abgang von Pau Gasol oder natürlich auch Derrick Rose, würde ich ehrlich gesagt nicht als Verlust ansehen. Du hast einige junge Spieler, die zu wenig Spielzeit bekommen. Doug McDermott wurde jetzt endlich befreit diese Saison und hat das eben, genau, und hat das eben auch zurückgezahlt mit wirklich sehr, sehr guten Quoten. Ich glaube, der hat wirklich das Potenzial, so ketzerisch es auch klingt, bei den teilweise fantastischen Wurfquoten, zum nächsten Kyle Korver zu werden, so was die Form betrifft und auch die Spielanlage. Das ist wirklich ein richtig guter Rollenspieler. Aber wenn man sich dann ein bisschen tiefer anschaut, Mirotic war recht unbeständig, Bobby Portis hat einige sehr gute Spiele geliefert, aber da nicht wirklich die Spielzeit bekommen. Tony Snell ist absolut in der Versenkung verschwunden, spielte kaum mehr. Und dann hast du hinter Rose eher so halbgare Leute, dann Aaron Brooks und Etwan Moore, wo auch nicht wirklich klar war, wer denn jetzt die Nummer 2 war. Dann hast du noch Justin Holiday, der jetzt dann per Trade kam. Insofern, ich weiß jetzt nicht wirklich, was da der Plan ist langfristig. Da hat Fred Hoiberg, ein Coach, der teilweise einen wirklich arg grünen, unerfahrenen Eindruck gemacht hat, was okay ist für die erste Saison. Aber wenn man ihn mal vergleicht mit der Rookie-Saison von Brad Stevens, der auch hochgelobt aus der NCAA kam, dann ist das schon nochmal eine andere Kragenweite. Ja, das glaube ich auch. Also wie gesagt, ich gebe dir völlig recht, der Kader ist jetzt auch nicht unbedingt so aufgestellt, dass man mit dem Conference-Finale hätte rechnen müssen, aber ein bisschen mehr habe ich mir doch erwartet, zumal es ist ja quasi bis, also jetzt ist die Messe gelesen, aber bis, sage ich mal, vor zwei Wochen war ja die Playoff-Position absolut im Rahmen des Möglichen, wenn nicht sogar Wahrscheinlichen, und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Team auch ein Stück weit aufgegeben hat. Total. Das ist immer kein gutes Zeichen, dass es in der Mannschaft, im Verein, im Trainerstab und so weiter stimmt. Wenn man alle Chancen dieser Welt hat, in die Playoffs zu kommen und das dann so leichtfertig liegen lässt, wirft nicht so ein richtig gutes Bild auf die Franchise, würde ich sagen. Wenn die Standings jetzt so bleiben, wie sie sind, also die Playoffs und die einzelnen Matchups beziehungsweise unsere Predictions dann für die einzelnen Serien, die werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche oder übernächsten Woche dann mal durchgehen. Ein ganz gewagter Ausblick, wer ist für dich das, ich meine, das haben wir schon mal besprochen, so angerissen, aber wer ist für dich das Conference Final Stand heute? Wenn du es sagen musst, ansonsten musst du bei meinem nackten Nachbarn klingeln. Ich werde jetzt mal ketzerisch. Ich sage, dass das Cleveland gegen Miami sein würde. Ich sage Cleveland gegen Boston. Ach krass. Und da gibt es so eine richtige Packung, weil Boston keinen Closer hat. Aber wenn ich mir die anderen Teams so angucke, ich finde, das darf man ja als Knicks-Fan eigentlich gar nicht sagen. Aber ich glaube, Boston ist echt ein geiles Team irgendwie. Wir müssen allerdings mal gucken, dass das überhaupt hinhaut. Na, wenn sie dann, dann im Prinzip aus, sowohl Boston und Miami von auf den dritten Platz. Ja, ich gehe davon aus, genau. Dass weil sonst würde man vorher auf Cleveland treffen. Mhm. Insofern habe ich mich jetzt sozusagen ein bisschen verplappert, weil ich gesagt habe, Atlanta wird es machen. Insofern ändere ich jetzt meinen Pick und setze auf Miami. Ich glaube, Miami ist eines dieser Teams, die es geschafft haben, diesen in Anführungsstrichen unbekannten Spieler hervorzuzaubern. Diesen Spieler, der einfach aus der Versenkung kommt, scheinbar, und wichtige Rotationsspieler, die eben aus Verletzungsgründen oder auch aufgrund eines Trades dann eben ausfallen, ersetzen kann. Und da haben sie dann doch einige Leute, Joe Johnson, Hust, oder eben auch, wie ist der Name, Sean Richardson, glaube ich, die das eben geschafft haben, eben diese Lücke zu füllen. Und ich glaube, dass das schon ein Team ist, was man auf der Rechnung haben muss. Warum haben wir beide die Toronto Raptors denn nicht auf dem Zettel? Weil sie in den letzten Jahren immer in Playoffs versagt haben. Mhm. Und ich kein Fan von verschiedenen Spielern des Kaders bin. So zu formulieren. Sag doch, wen. Junge, ich bin ein großartiger Freund. Ich hasse Terrence Ross. Na also! Der darf nicht in der Liga mehr spielen. Er darf einfach nicht mehr in der Liga spielen, Mann. Das aber ist so eine Katastrophe und es fallen jedes Mal Leute darauf rein. Ey, ich schreibe dauernd irgendwelche komischen Facebook-Posts unter irgendwelche komischen Toronto-Artikel und es kommen immer irgendwelche Leute, die sagen, ja, aber der ist doch ein richtiger. Der kann aber echt gut danken oder irgend so ein Stuss. Und ich reg mich nur mega darüber auf, dass die Leute es immer wieder darauf einfallen, dass das in 2 Jahren der 0-15 Kapitän sein wird. Aber dafür ist er noch nicht mal gut genug. Danken kann auch Cole Aldrich, Mann, das kann ich zählen. Nicht aber mehr. Sind nicht, jetzt mal ganz im Ernst, sind nicht DeMar DeRozan und Kyle Lowry alleine schon als Backcourt stark genug, um 1-2 Teams in den Playoffs auseinandernehmen zu können? Klar. Also, ne? Vielleicht natürlich, die Rest das nicht ganz abhalten. Das ist jetzt natürlich auch eher die Emotion, die aus mir spricht. Nein, das war ja auch von mir genauso gewollt, aber ich glaube, weil wir jetzt Boston und Miami beziehungsweise Atlanta eigentlich Platz 3 bis 5 so ein bisschen rausgekehrt haben, die potenziell im Conference-Final stecken könnten gegen Cleveland. Bei Cleveland sind wir uns einig, wenn LeBron sich nicht verletzt, dann gehen sie dahin. Aber Toronto eigentlich, Toronto wird ganz schön, klar, ich meine, es ist so, wie du sagst, in den letzten Jahren, immer wenn es um was ging, gingen beide Hände um den Hals und dann wurde gechoked, aber der Kader ist vielleicht auch ein bisschen reifer geworden und gerade dieser Backcourt hat ja nochmal einen enormen Sprung gemacht und All-Star-Kaliber, ja, so das da können andere Teams vielleicht nicht mithalten, es sei denn, Dwayne Wade hat irgendwie seinen vierten Frühling. Der Kader ist reifer geworden. Junge, da spielt Luis Scola, der jetzt in der Offseason schon Gaucho ist, Argentinien, reitend durch die Steppe läuft. Aber Kyle Lowry ist der wieviel beste Point Guard im Osten? Nummer 2? Vielleicht sogar der Beste? Der Beste? Bist du wahnsinnig, Junge? Weißt du, welches Trikot ich im Schrank hängen habe? Ja, der steht aber auf Platz 10. Ja, weil wir einen Rotzkader haben. Du bist ein ziemlicher Blasphemist. Du hast gerade gesagt, Luis Scola und Terrence Ross. Aber gut, dann sagen wir mal, einer der Top 3 Point Guards. Der andere ist Kyrie Irving, der steht auf Platz 1 durch LeBron. Und der andere ist John Wall und der steht auf Platz 10. Also von den potenziellen Matchups in der ersten und zweiten Runde, kein Gegner. Nee, klar, da hast du schon recht. Ich meine, ich würde jetzt nach der Saison wenigstens auch nochmal Kemba Walker mit dazuzählen, wenn wir es so tieren wollen, also in verschiedene Listen aufteilen. Aber der Backcourt ist einsame Spitze. Ich glaube, du kriegst fast 50 Punkte von den Zweien und das ist halt wahnsinnig wertvoll. Beide über 20 Punkte pro Spiel. Das ist eine ziemliche Seltenheit heutzutage, wenn ich jetzt gerade schon Washington erwähnt habe. Das ist im Prinzip der Rekord, den sich die Fans von Washington immer erhofft haben, den sie aber dann aufgrund Verletzungen und Kadertumoren nicht bekommen haben. Insofern ist das sicherlich eine Sache, die wirklich sehr, sehr rund läuft in Toronto und die das Team wahrscheinlich auch recht weit in die Playoffs katapultieren wird. Kommen wir, glaube ich, in den Westen. Genug über den Osten geredet. Einen einzigen Satz sagen? Nein. Einen, nur wirklich einen. Okay. Wenn Kurt Rambis Trainer der Knicks bleibt im nächsten Jahr, brauchst du nackt eine Zigarette auf deinem Balkon. Ja, eins gegen eins gegen meinen Nachbarn. Ich habe zwar keinen Balkon, aber irgendwas wird mir einfallen. Na gut. Kommt die Wette. Gehen wir in den Westen. Wäre es übrigens der schlechteste Coach auf der Stelle? Ja. Ja. Sein Rekord ist, ich habe nicht genau vor Augen, irgendwie sowas wie 6-894 oder so. Ja. Katastrophe, man wirklich, also, dass das überhaupt zur Debatte steht, wo Leute wie, ich meine, lass uns nicht über die reden, wirklich nicht. Lass uns nicht über die reden. Randy Whitman wäre vielleicht tatsächlich mindestens genauso schlecht. Randy Whitman würde ich mit dem Fahrrad nach New York fahren, um Kurt Rambis nicht auf dem Gepäckträger, Mann, um Kurt Rambis nicht als Trainer behalten zu müssen. Okay, na gut. Dann lasse ich dir das durchgehen. Lass uns über Playoff-Basketball reden. Einige Teams, die weniger Coach-Probleme haben, stehen im Westen ganz vorne. Unter anderem eben die Golden State Warriors und die San Antonio Spurs, die sich gestern mal wieder gemessen haben. Ich muss mir das Spiel ehrlich gesagt noch angucken. Mhm. Ich kenne nur das Ergebnis. Ich werde das wahrscheinlich schön jetzt hier von 2 bis 3 Uhr morgens, Freitag nachts noch mir gleich reinziehen. Fakt ist aber, die Golden State Warriors sind erfolgreich aus dem Spiel hervorgegangen und demnach, das ist ja momentan im Prinzip das Wichtigste, wenn wir uns nur die reguläre Saison anschauen, die 73 Siege sind noch in Play. Das Erste, als ich heute Morgen nach dem Aufstehen auf die Ergebnisse der letzten Nacht geguckt habe, habe ich gesehen, Golden State hat das Ding gewonnen. Das Erste, was ich gemacht habe, war auf den Kader der San Antonio Spurs zu gucken, weil es ja nicht unwahrscheinlich ist, dass Popovic kurz vor Anfang der Playoffs, wo der zweite Platz gefestigt ist, dann auch seine Spieler restet. Nein, in Bestbesetzung aufgetreten. Und da kann ich mir vorstellen, oder da bin ich sogar ziemlich sicher, dass da schon der kompetitive Gedanke mitgespielt hat. Also dann ist es doch ein qualitativ höher anzusiedelnder Sieg für die Golden State Warriors gewesen. Witzig, die spielen aber nochmal gegeneinander. Ich glaube, das zweitletzte Spiel der Saison von Golden State oder drittletzte irgendwie so, haben sie nochmal gegen die San Antonio Spurs. Da aber wiederum würde ich meinen Hintern drauf verwetten, dass Popovic nur die B11 spielen lässt. Das wäre schade, weil dann hieße es, dass sie die undefeated Home-Saison nicht schaffen würden, also ungeschlagen zu Hause die Saison zu beenden. Ich glaube, das letzte Spiel ist nämlich in Alamo, in San Antonio. Und ich glaube, das wäre schon ein Faktor, weil ich würde dich jetzt sonst nämlich die Frage stellen, wie stark wäre es, wenn die San Antonio Spurs nicht nur den Golden State Warriors die 73-Siegesaison vermasseln, sondern zeitgleich selber auch eine undefeated Home-Saison hinstellen und eventuell in den Playoffs gegen sie gewinnen würden. Würde das dann demnach heißen, dass die vermeintlich beste Saison aller Zeiten oder eine der besten Saisons aller Zeiten dann ziemlich in Vergessenheit geraten? Total. Allein schon mit dem Record. Also jetzt nicht mal nur auf die Playoffs geguckt, aber wenn dieser, ich meine, wer wird sich in 20 Jahren, das wird wahrscheinlich immer wieder aus der Kiste geholt, aber wer wird sich dann wirklich dran erinnern, wenn die den Rekord der Bulls nicht knacken? Wahrscheinlich sehr wenige Leute. Du wirst aber immer wieder hören, wenn es um Bilanzen geht, dass die San Antonio Spurs zu Hause ungeschlagen waren. Das habe ich gerade gar nicht bedacht. Selbstverständlich wird Popovic dann nicht seine Spieler resten. Die San Antonio Spurs, wie du gerade schon angedeutet hast, können denen ein ganz schönes Schnippchen schlagen. Und deswegen wird das wahrscheinlich dann doch das letzte große Spiel der Regular Season werden. Und wie stark wäre es, dass wenn sie tatsächlich haarscharf an diesem Record vorbeischrammen, dass die ganze Zeit kommuniziert worden ist von Spielern und Management der Golden State Warriors, dass sie es jetzt auch haben wollen, dass sie jetzt nach dem Titel, nach dem Rekord greifen wollen, wenn sie dann tatsächlich es nicht schaffen würden, während San Antonio dauernd irgendwelche Spieler gerestet hat und letztlich dann mit einem Record von, sag ich mal, nur 3 Niederlagen mehr oder 4 Niederlagen mehr dann da eintrudelt. Das wäre schon ein ziemlicher Wink des Schicksals, muss man so sagen. Und ich muss sagen, du weißt, was ich jetzt sage, würde es ziemlich abfeiern. Ich finde es auch geil. Ich sag dir auch warum. Weil ich dieses Bulls-Team, das war der erste Kontakt, den ich mit Basketball gehabt habe, dieses Bulls-Team nach wie vor total feier. Und ich finde es einfach schön, wenn Traditionen im Sport oder wenn es auch Sachen gibt, die einfach nicht mehr wiederholt werden können oder nicht nochmal übertroffen werden können. Und ich bin auch dafür, dass die Bulls diesen Rekord behalten. Ich glaube, wenn die Golden State Warriors tatsächlich verlieren sollten und nicht die 72-10 übertreffen, wird sowohl Michael Jordan als auch Scottie Pippen wie auch Phil Jackson werden sich alle ins Fäustchen lachen und Dennis Rodman wird eine Line Koks von Chicago bis nach San Francisco ziehen. Ich glaube sowieso, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass Golden State Back-to-Back Champion werden wird, aber dieser eine Record, der soll von mir aus für die alle Ewigkeit ungeschlagen bleiben. Ja, hätte ich nichts gegen. Platz oder Rang 3 und Rang 4 der Conference ist mehr oder minder entschieden, beziehungsweise ist sogar entschieden, definitiv. Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr ganz viel darüber reden. Da wird einiges an Spielermaterial noch ausgeruht. Ich glaube, der komplette Kader und die komplette Starting Five der Clippers war im Prinzip auf der verletzten Liste in Anführungsstrichen. Das ist so das normale Prozedere, wenn die Playoff-Platzierungen schon klar sind, dann möchtest du natürlich jetzt nicht unbedingt die irgendwie noch eine schwere Verletzung eines deiner wesentlichen Spieler einfangen. Vielleicht noch deine 2 Cent dazu, dass Blake Griffin wieder am Start ist und seine 4-Game-Suspension jetzt, glaube ich, schon abgesessen hat oder fast abgesessen. Die gleiche Frage wollte ich dir gerade auch stellen. Ich weiß noch nicht, also es steht für mich außer Frage, dass die Los Angeles Clippers mit Blake Griffin besser sind als ohne. Allerdings hat das Team ja ohne ihn einen bemerkenswerten Run zwischenzeitlich hingelegt, wo sich auch in so einem Kader dann Minuten, Rollenverteilung, Verantwortlichkeiten in diesen 20, 25, 30 Spielen, ich weiß gar nicht genau, wie viel es waren insgesamt, so gefestigt haben ohne ihn. Jetzt kommt er wieder dazu. Das heißt automatisch, dass einige Spieler nicht mehr so viel Spielzeit kriegen. Er wird da gerade so ein bisschen langsam rangetastet. Aber das heißt auch, dass sie ihren Spielstil, der sie in der Regular Season so erfolgreich gemacht hat, ein Stück weit wieder ändern müssen. Vielleicht stellt sie das dann doch wieder vor Herausforderungen, wenn du so lange ohne deinen dritten Star im Kader gespielt hast. Und eine Sache noch zu den Oklahoma City Thunder. Ja, der Platz ist gesetzt, aber was sagst denn du dazu, dass die 14 Mal, ich meine, es sind 14 Mal, sonst korrigiert uns bitte in den Kommentaren unter dem Podcast, im vierten Viertel einen Sieg aus der Hand gegeben haben, wo sie, also über die ganze Saison, wo sie bis zum vierten Viertel geführt haben oder Anfang des vierten Viertels geführt haben und dann das Spiel noch verloren haben? Weil sie einen absolut vorhersehbaren Spielstil spielen, der wie ein Trinkspiel mit Würfeln im Prinzip mal so und mal so ausgehen kann. Mal trinkst du, mal trinkt der andere. Um das jetzt mal von einer Plattitüde abzuheben, ich glaube, es ist wirklich ein großes Problem, dass jetzt auch unter dem neuen Coach Billy Donovan kein wenigstens minimaler Philosophiewechsel der Offensivstrategie dann eben vollzogen werden konnte, dass man in ein bisschen flüssigeren Spielstil eben ummünzt, dass man nicht mehr einfach mehr oder minder plump einfach nur Russell Westbrook und Kevin Durant den Ball in die Hand gibt und Isoball spielt. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem. Du hast natürlich Spieler jetzt gerade mit Enes Kanter zum Beispiel, die halt eine Rolle haben im dritten Viertel, dann mal ein paar Possessions im Post gefüttert zu werden. Du hast aber fast gar keine Plays für die Anthony Morrows, Serge Ibakas dieser Welt, dass du sie mal Serge Ibaka, der in den letzten Jahren auch immer der besten Mitteldistanzwerfer der gesamten Liga schon war, wieso läufst du den nicht mal ein bisschen um Screens herum wie ein Dirk und lässt dem irgendwie am Elbow ein bisschen zu Werke gehen? Ich glaube, das würde eben dem Team einen Look geben, offensiv, der ihnen sehr gut tun würde. Andere Leute könnten mir natürlich jetzt sagen, ja, hey, aber guck doch mal an die Effizienznummern. Oklahoma City ist eines der offensivstärksten Teams. Das stimmt. Das liegt natürlich auch daran, dass sie einen ziemlich schnellen Pace spielen, aber eben auch, natürlich kreierst du Punkte, wenn Russell Westbrook und Kevin Durant auf dem Parkett stehen. Die Frage ist nur, ob das in den letzten 2 Minuten genug Punkte sind. Ja. Und das wird sich dann eben zeigen, dass gerade wenn man gegen die Creme de la Creme der Coaches spielt, die werden sich da sicherlich was einfallen lassen, gerade wenn dann irgendwie ein Andre Roberson auf dem Feld stehen sollte oder meinetwegen sogar ein Deion Waiters. Das wird dann ziemlich mies aussehen. Ja, der Spielstil von Oklahoma City, der ist auch so kräfteaufreibend. Also es gibt unheimlich wenig, dadurch, dass sie so viel Isoball spielen und so viele 1-zu-1-Situationen kommen, weniger Punkte als bei anderen Teams, wie zum Beispiel Golden State oder San Antonio oder ein Stück weit auch bei den Clippers. Leichte Punkte, die eben aus einem guten Passing-Game, einem guten Spacing heraus entstanden sind, sondern alles fokussiert sich darauf, was die beiden mit dem Ball machen. Ich finde es auch auf der einen Seite verständlich, weil wenn du 2 der Top-10-Spieler der Liga oder vielleicht sogar Top-7, 6-Spieler der Liga in deinem Kader hast, dann ist das die Natur der Sache, dass die öfter den Ball haben als andere. Serge Ibaka hat sich übrigens letzte Woche beschwert, dass er nur noch in der Ecke stehen würde, aber ja, mein Gott, dass er jetzt nicht die meisten Touches kriegt, ist auch irgendwie klar. Aber dieser Spielstil, vielleicht ist das auch ein Grund, dass denen dann im 4. Viertel oftmals die Puste einfach ausgeht. Also dann haben sich die Gegner darauf eingestellt, doppeln die beiden und dann wird's halt eng. Dann versuchen irgendwie über ein Passspiel oder über ein ausgereiftes Passspiel dann Räume zu kreieren. Ich bin nicht so sehr, also wir haben ja ziemlich viel über den über Scotty, den Trainer der Oklahoma City Thunder, noch im letzten Jahr gelästert, dass er den Spielstil nicht so wirklich weiterentwickeln konnte. Bin jetzt auch nicht so ein großer Fan vom Trainerwechsel gewesen, weil so richtig starke Veränderungen in dem Spiel sehe ich da auch nicht so wirklich. Und eigentlich muss man immer mit denen rechnen, weil Russell Westbrook und Kevin Durant haben beide das Potenzial, ein Spiel alleine entscheiden zu können, haben aber auch beide das Potenzial, ein Spiel verlieren zu können. Das eine öfter als das andere, zum Glück, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie sind. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es für den ganz großen Wurf reichen wird. Ja, wirklich eine Zwickmühle. Der Kader ist eigentlich gut genug und tief oder breit genug aufgestellt, um einen tiefen Playoff-Run hinzulegen. Eine Lanze muss ich noch brechen. Ich bin ein Riesenfan von Steven Adams. Ich glaube, dass das mittlerweile einer der most underrated Defensive Center der Liga ist. Unter anderem, ich glaube schon, wenn er offensiv ein bisschen mehr machen könnte, allein durchs Pick and Roll in anderen Teams, die jetzt weniger dominante Offensivspieler haben, dann könnte er sicherlich seine 10, 12 Punkte auch aufs Parkett bringen. Ich glaube, dass er wirklich, du hattest mal über Robin Lopez gesprochen, als Rebound-Arbeiter. Du kannst ihn im Prinzip echt im selben Atemzug nennen, weil er kriegt alle Defensiv-Rebounds weggeschnappt. Ohne Spaß. Jeder einzelne Spieler, ob es dann Kevin Durant ist, ein weiteres der 5000 Russell Westbrook Triple Doubles mit 8 uncontested Rebounds von 10. Stephen Adams sammelt ausschließlich Boards, wo er 3 Ellbogen und 2 Knie benutzen muss und ist wahnsinnig wichtig für die Defensive. Gerade wenn Enes Kanter spielt. Ist das ein Zufall, dass Steven Adams und Robin Lopez 2 der geilsten Frisuren in der ganzen NBA haben? Ich glaube nicht. Ja, aber witzig ist auch, dass, dass tatsächlich Steven Adams wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung fordern wird nächstes Jahr. Ich glaube, dann ist sein letztes Vertragsjahr aus seinem Rookie-Deal. Mhm. Und da nach vorne schauend auf die Free Agency dann natürlich von Russell Westbrook ein Jahr später, die er gemeinsam dann mit Steven Adams haben wird. Und Ibaka. Das ist mal wieder eine wirklich wesentliche Entscheidung. Und Ibaka. Ibaka ja. Wird im nächsten Sommer auch Free Agent. Da hast du es. Gib Cash. Genau. Alle werden Link. Reich. Fragt sich nur Link. Wo. Bling, bling. Bling, bling. Und gucken wir jetzt noch mal auf die restlichen 5 Teams. Ich glaube, wir nehmen Houston noch mit rein, was ja, da müssen wir starten mit, wirklich eine Riesenüberraschung war. Nicht nur für mich, wahrscheinlich auch für dich, dass Houston so stark abgefallen ist und dass tatsächlich dann auch, dass Dallas dann auch geschafft hat, dieses wahnsinnig wichtige Spiel im direkten Duell gegen Houston zu gewinnen. Gestern Nacht war es. Ja. Und somit im Prinzip ja, das Playoff-Rennen mehr oder minder entschieden hat. Houston ist anderthalb Spiele hinter Utah und wird wirklich Schwierigkeiten haben, das noch aufzuholen. Wenngleich Houston allerdings den Tiebreaker gegen Utah momentan noch hält, weil sie einen besseren Conference-Record haben. Ist Houston mit Chicago im Osten die größte Enttäuschung, was den Record angeht, dieser Saison? Also wie viel hatten sie letztes Jahr? Waren es nicht irgendwie 55? Ja, also letztes Jahr hatten sie auf jeden Fall wesentlich mehr Siege. Ich, also 15 Spiele mehr oder so gewonnen? Könnte hinkommen. Ja, also, soweit ich weiß, waren sie Fünfter. Ja, so. Und der Kader ist nicht, eigentlich fast gar nicht verändert worden. Ne? Selbst Jason Terry ist noch am Start. Ja, sehr. Selbst Jason Terry. Ja, Mann, selbst er ist noch am Start. Das, was sich verändert hat zum letzten Jahr, ist aber wohl schon vor der Saison passiert. Denn es gab die Gazetten oder die Spatzen haben es von den Dächern geschrien, dass James Harden die ersten 20, 25, 30 Spiele der Saison völlig außer Form war, was seine körperliche Konstitution angeht und überhaupt nicht in die Saison reingefunden hat und das so ein bisschen aufs Team abgefärbt hat. Dann ist schon im Sommer oder im Training Camp diverse verbale Auseinandersetzung mit Dwight Howard gab, plus dann gab es noch den Trainerwechsel. Also vielleicht so ähnlich wie in Chicago mehr Off-Court-Sachen als On-Court-Sachen, die dazu geführt haben, dass der Record so signifikant schlechter geworden ist. Ich werde es jetzt nur noch mal kurz metaphorisch umschreiben. Wenn du einen Spieler hast wie Michael Beasley, der in 17 Minuten 17 Schüsse nimmt, dann kannst du nicht in die Playoffs kommen. Das ist ja, halt tatsächlich denn, ja gut, es sei denn, der trifft halt 50%. Aber das nein, aber ich meine, das würde für mich bedeuten, dass etwas fundamental kaputt ist an deinem Spiel. Wenn du mich fragen wirst, könnte er dasselbe für Dallas theoretisch machen, wenn er in diese Position kommt? Klar, Michael Beasley kann schöne Turnaround-Jumper treffen. Wenn er aber jede Possession von der Bank killt, in einem Team, was ohnehin komplett stagnierend ist, offensiv und ähnlich wie Oklahoma City, beziehungsweise noch wesentlich mehr, ausschließlich von einer Person abhängt, dann ist das für mich ein absolutes Zeichen dafür, dass du keine Spielphilosophie hast, offensiv und demnach es wahrscheinlich auch nicht unter die besten 8 Teams in der Western Conference schaffst. Dallas hat ein wesentlich niedrigeres Talentlevel und schafft es trotzdem aufgrund von Spielphilosophie, aufgrund von der Trainerleistung und Disziplin, solche Spiele zu gewinnen. Die haben jetzt 5 hintereinander gewonnen mit einem Ranzkader. José Manuel Barea ist eiskalt einfach Western Player of the Week geworden, Western Conference Player of the Week. Das wollte ich eigentlich nochmal nachgucken, wer der schlechteste Western Conference Player of the Week in den letzten Jahren war. Das muss José Barea sein. Aber das zeigt einfach, dass das Team in die Playoffs möchte. Und wenn du mich vor einer Woche gefragt hättest, welches Team es eher schafft, ich hätte trotzdem Houston genommen, weil ich gedacht hätte, dass mit dem Kader, beziehungsweise mit James Harden, frankly speaking, es einfach reicht. Und da wurde ich eines Besseren belehrt und muss ganz ehrlich sagen, das Team geht nirgendwo hin. Ja, Barea kriegt den Frodo Beutlin Gedächtnis Award der Saison. Ja, ist dann im Umkehrschluss heißt es ja, dass der Erfolg der Houston. Irgendwo zeigt dir Isaiah Thomas den Mittelfinger. Ja, gut, aber Frodo sieht nun mal aus wie Frodo und Barea sieht nun mal aus wie Frodo. Was willst du machen? Dann heißt das aber im Umkehrschluss, dass der Erfolg der Houston Rockets im letzten Jahr und dieses Spielsystem, worüber wir oft geredet haben, also keine Mitteldistanzwürfe nehmen, sondern nur zum Korb slashen oder Kickout zur Dreierlinie, dass dieses System, was sie gespielt haben, ausschließlich davon abhängig war, ob James Harden eine MVP-Saison spielt oder nicht. Wenn er das nicht tut, stehen 15 Siege weniger auf der Uhr. Ja, oh. Jetzt habe ich dich gerade. Das Nerd-Detail zu gehen, ich glaube aber auch. Ja. Nice. Ja, ich hatte dich gerade kurzzeitig verloren, aber nur für eine Sekunde. Ja, ich glaube, dass das auch daran liegt, dass einfach NBA-Verteidigungslinien einfach dazugelernt haben. Nochmal weg gewesen. Es ist wieder der. Wir haben doch diesmal gar nichts gesagt. Es ist wieder der Geheimdienst. Hallo? Hallo, hallo. Ja, ich bin noch dran. Kannst du mich hören? Ja. Okay, jetzt geht's wieder. Verteidigungslinien war das Letzte, was ich gehört habe. Und weg bist du wieder. Eieiei. Hallo. Was berühmt geworden ist mit diesem System. Ich höre nichts. Und bitteschön. Ja, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass Verteidigungslinien einfach besser geworden sind. Ich habe jetzt eben, ich kann euch das ja ruhig mal mitteilen, wir haben das erste Mal seit 56 Aufnahmen etwas rausgeschnitten, weil ich hier um 1.30 Uhr nachts mit 3 oder 4 Bier in Tuss Thibodeaus Verteidigungsphilosophie des Eis erklären möchte. Und es hat sich so scheiße angehört. Das war mir ein Fest. Das war mir ein Fest. Also, damit ich da möglichst charmant rauskomme, ich glaube einfach, dass die Defensivkünstler der unterschiedlichen Ligen bzw. Teams besser geworden sind, den Dreier zu verteidigen, gerade jetzt abseits des Balles eben bisschen mehr Druck aufzubauen, dass dann eben die Ballbewegung nicht mehr so flüssig per Kickout dann eben zum Dreier führt. Das in a nutshell. Ja, also wie du es auch gerade bei den Oklahoma City Thunder gesagt. Das ist halt, das Spielsystem hat in der letzten Saison für Überraschung gesorgt, ist aber dann auch ein Stück weit einfach zu einfach ausrechenbar, wenn James Harden immer nur zum Korb zieht oder der Kickout eben zu Jason Terry, Trevor Ariza oder wem auch immer stattfindet. Da wir diese Saison auch schon über ihn gesprochen hatten und ich ihn so ein bisschen schon auf der Klippe stehen hatte, meinst du, vielleicht abschließender Satz zu Houston ganz kurz, dass man Dwight Howard hätte mehr einbinden sollen? Immer, ja, auf jeden Fall, unbedingt. Ich glaube, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben, aber ich bin der Meinung, dass Dwight Howard auf jeden Fall, wenn man ihn wirklich ausnutzt, noch für 17 Punkte pro Spiel gut ist. Er hat wesentlich in seinen Field-Goal-Attempts halt Aderlass gehabt. Das liegt auch daran, dass man sehr viel Euroball gespielt hat und in weniger im Pick-and-Roll eingesetzt hat, sondern eher am Block. Dass man also zum Start des Spiels ihn mal häufiger aufposten hat lassen. Das führt dann häufig zu automatischen Fouls. Wenn er dann nichts von der Freiwurfslinie trifft, resultiert das wiederum darin, dass man ihm nicht mehr den Ball füttert. Und ich glaube, dass das ein ziemlich schlechter Kreislauf ist. Okay. Dann kommen wir noch zu Platz 5 bis 8. Memphis, Portland, Dallas und Utah. Über Dallas und die Qualitäten des Kaders haben wir gerade schon gesprochen. Was aber ganz witzig ist, wir haben uns wirklich nur 2 Minuten vor dem Podcast heute unterhalten über Basketball und waren beide der Meinung, obwohl wir in den letzten Wochen gesagt haben, da gibt doch den Utah Jazz mal eine Chance. Junges Team, cool, kommen in die Playoffs. Jetzt, wo es danach aussieht, Entschuldigung, sind wir beide doch der Meinung, let's go, Mann. Dallas noch einmal, ich meine, du sowieso als Fan, aber Dirk noch einmal auf großer Bühne sehen, warum nicht? Ja, und das ist interessant, weil tendenziell rein klassisch natürlich jetzt so ein Texas-Matchup mit San Antonio sehr, sehr interessant ist. Einfach auch Tim Duncan, die Legenden, Rick Carlisle gegen Greg Popovich, Tim Duncan gegen Dirk. Ich glaube, das wird wirklich jeder Basketballfan über 4 bis 6, 7 Spiele dann immer sehr, sehr gerne sehen. Und es besteht aber tendenziell noch die Möglichkeit, dass man tatsächlich auch noch Memphis überholt. Dallas hat nämlich den Tiebreaker gegenüber Memphis. Momentan steht es da noch 2-1. Die spielen aber nochmal. Wenn also Dallas tatsächlich Memphis schlägt und die letzten Spiele oder ein Großteil der letzten jetzt 4 Spiele noch gewinnt, dann hat man durchaus die Chance, noch hochzusteigen. Würde aber sagen, dass San Antonio tendenziell das Team ist von den ersten 4, dass man am ehesten spielen sollte. Und Memphis spielt noch gegen Golden State, die ja, wie wir gerade gesagt haben, die letzten drei Spiele total ernst nehmen werden. 4 Spiele. Ja. Also vielleicht. 3 Spieler. Drei Spiele. Vielleicht, ja, genau. Vielleicht ist da also noch was drin. Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr schwer vorherzusehen. Ich glaube, noch nicht mal Nostradamus hätte da eine Chance zu sagen, wer sich auf welcher Position qualifiziert. Insofern überlassen wir es, glaube ich, jetzt erstmal oder belassen wir es dabei. Ich glaube, Utah ist trotzdem interessant, sich anzuschauen. Ich würde mich trotzdem freuen auf eine Serie, gerade Gordon Hayward. Ich bin ein Riesenfan von Derek Favors. Irgendwer hat es mal in einem Podcast gesagt, dass das mit Abstand der stärkste Spieler mit Zach Randolph oder sogar noch vor Zach Randolph in der gesamten Liga ist. Der Typ ist so ein Bär. Das ist unfassbar. Rudy Gobert, ich glaube, das würde eine coole Serie werden. Rudy Gobert würde bestimmt mal den einen oder anderen Block versuchen von einem dieser hohen Floater gegen Steph Curry. Ich könnte mir vorstellen, dass es da zu ein paar hitzigen Szenen kommen könnte. Was meinst du, wie das Matchup Draymond Green gegen Derek Favors aussehen wird? Spitze Ellbogen. Angespitzt. Mit dem Bleistift Anspitzer angespitzt. Aber was meinst du? Das wollte ich ja jetzt nochmal fragen. Letzte 2 Cent von mir jetzt, bevor wir zu den Awards gehen. Du hattest eben kurz Blake Griffin erwähnt, inwieweit das vielleicht sogar eine Hürde sein kann für den Spielfluss von den Clippers. Mein Gegenargument, beziehungsweise absolut d'accord, aber mein Argument für Blake Griffin wird sein und wird auch immer sein, dass in einem potenziellen Matchup mit Golden State er der einzige Spieler im Kader der Clippers ist, der wirklich einen Unterschied machen kann. Und so genial Chris Paul ist, so großartig seine gesamte Karriere ist und vor allem auch diese Saison mit dieser Usage Rate und der Effizienz, in einem direkten Duell mit Steph Curry wird er immer dieses Jahr als Verlierer vom Platz gehen. Mhm. Während aber Blake Griffin einer der wenigen Spieler ist, die, glaube ich, spielerisch Draymond Green sehr wehtut. In Topform. Aber das wissen wir ja noch nicht. Das ist ja so ein bisschen die Krux an der Geschichte. Also ja, natürlich, ich klar. Recht. Körperlich, also nicht, aber ich meine, Blake Griffin hat letztes Jahr 25, 10 oder 12 und 5 aufgelegt oder sowas. Ne? Das sind jetzt mal ganz andere Zahlen als Draymond Green dieses Jahr auflegt, auch wenn man sie spielerisch jetzt natürlich nicht vergleichen kann. Aber das sind Top 5 Spielermaterialzahlen gewesen. Und diese 5, also die Assists, die sind das, wobei Blake Griffin am wenigsten drüber gesprochen wird. Also, dass er wirklich das Auge hat, Bälle durchstecken kann, Bälle nach draußen kickt, im Pick and Roll auch mal selber irgendwie den ersten Part die Initiative übernimmt mit DeAndre Jordan oder wie auch immer, wenn die großen Jungs Lobs untereinander spielen. Also diese Assists, wenn er einen guten Tag hat und in körperlich guter Verfassung ist, dann kann er zumindest auch da in dieser Statistik ähnliche Zahlen auflegen wie Draymond Green. Ja, wird spannend, auf jeden Fall. Dann sind wir eigentlich, glaube ich, mit den Standings soweit durch, oder? Mehr gefachsimpelt, predicted, in die Glaskugel geguckt, wird dann, wenn die Spiele Mitte nächster Woche, wenn die Regular Season nächste Woche beendet ist, und dann widmen wir uns ausführlich den finalen Serien, die dann auf uns zukommen werden. Ja, da gibt's dann wirklich den großen Playoff Prediction Podcast mit X-Faktoren und dem ganzen Drum und Dran. Das haben wir jetzt schon das ein oder andere Mal gemacht und ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf. Da wird dann auch mal wieder im Vorfeld des Pods richtig in die Tasten gehauen und alle möglichen Statsheets aufgeschrieben und ich glaube, da werden wir das ein oder andere Schmankerl für euch haben. Also bitte, auch wenn ihr es in letzter Zeit nicht so häufig gemacht habt, drückt ab und zu auf Refresh bei euch in der Podcast-App. Ich glaube, da findet ihr uns ab und zu demnächst wieder. Denke ich auch. So, dann gehen wir abschließend noch auf die Awards ein, denn die, obwohl noch 3 Spiele zu spielen sind, wird sich daran wahrscheinlich nichts mehr ändern. Also das, was wir jetzt, also beziehungsweise an unserer Meinung nichts mehr ändern, wer jetzt für uns ein MVP wird, der wird es auch nächsten Donnerstag noch sein. Fangen wir doch mal damit direkt an. Die Meinungen dürften da nicht sehr weit auseinandergehen. Steph Curry, Punkt. Ja, tatsächlich hat aber, und da sind wir wieder bei dem Argument, ob vielleicht die San Antonio Spurs den Golden State Warriors ziemlich die Saison vermiesen können, ein anderer Spieler so ein bisschen das Haar in der Suppe, denn Kawhi Leonard ist tatsächlich, was so Effizienzwerte betrifft und erweiterte Statistiken, ziemlich nah an Steph Curry dran. Und wenn man dann natürlich sich überlegt, dass er wahrscheinlich mit Draymond Green der beste Verteidiger der gesamten Liga ist, wahrscheinlich vor Draymond Green sogar, und sich dann da kommen wir gleich zu. Aha. Aha. Na gut, aber lass mich den Gedankengang wenigstens noch zu Ende bringen. Ich glaube, dass er halt gezeigt hat, dass er sich offensiv wesentlich verbessert hat. Ist tatsächlich, glaube ich, nach wie vor der beste Drei-Punkte-Schütze dieser Saison. Natürlich jetzt nicht auf Volume, auf Masse bezogen, sondern jetzt nur auf die Anzahl der Attempts, die er gemacht hat. Aber trotzdem, seinen Offensiv-Output hat er enorm Effizienz gestaltet. Und ich glaube, dass man ihn wenigstens als Fußnote oder als Sternchen dann erwähnen muss in der Diskussion. Ja, ich habe ihn aber nicht auf Platz 2. Ich habe Steph Curry. Wäre das dann LeBron oder was? Ich habe Steph Curry, LeBron, Kawhi Leonard, Russell Westbrook. Ja, ich meine, wenn man sich natürlich das ist wieder die Krühe an der ganzen Geschichte, wenn man sich den Award anschaut und wie er heißt, wenn es wirklich um den Most Valuable Player geht, wenn du den Spieler also wegnehmen würdest, das wäre so das klassische Argument, Cleveland würde locker 15 Spiele weniger gewinnen. 20. Jedes Mal, wirklich, jedes Spiel, was LeBron nicht spielt, verlieren die. Jedes. Mit 20 Siegen weniger wären sie eiskalt auf Rang 11. Na gut, das ist krass. Aber gut, klar, lass es 10 Spiele sein, das wäre schon enorm. Aber das spricht natürlich jetzt nicht unbedingt für die Cavs. Da ist mal wieder ein Kader zusammengestellt worden, der sehr spitz zuläuft, sehr pyramidisch, während das bei den Golden State Warriors ein bisschen flacher hierarchisch abläuft. Defensive Player of the Year. I told you. Habe ich auch. Ja, die Tellerhände aus Texas. Ich glaube, da kann man wirklich nicht dran vorbeigehen. So krass halt auch Draymond Green spielt. Ich glaube, das ist das Gesamtkonzept. Draymond Green spielt mit 4 bis 5 wirklich großartigen Verteidigern, je nachdem, welches Team gerade oder welche 5 gerade auf dem Parkett stehen, wenn man sich Andrew Bogut anschaut oder Iggy. Sean Livingston und Klay Thompson sind natürlich da auch zu nennen als wirklich sehr gute Verteidiger. Harrison Barnes weiß, was er tut, defensiv. Das hilft schon enorm. Klar, San Antonio hat jetzt auch nicht unbedingt schlechte Verteidiger, aber wie sehr Kawhi Flügelspieler zerstören kann, ist echt, echt hart anzusehen. Gut, dass Dallas keinen Flügelspieler mehr hat. Ich sag auch gar nicht, also ich finde auch gar nicht, dass die weit auseinander liegen, aber den kleinen Vorsprung hat für mich auch Kawhi Leonard vor Draymond Green. Dann haben wir, was geht auch wahrscheinlich schnell geht, den Rookie des Jahres, Karl Anthony Towns. Ja, witzig ist ja, was auf 2 käme. Also natürlich der Court, Karl Anthony Towns, jetzt schon ja, der beste Spieler, mal, der mit uns. Wer kommt denn auf 2? Ja, ich bin jetzt nur ein bisschen ketzerisch. Das ist natürlich Devin Booker. Alter, ey. War nur Spaß. Nein, aber perspektivisch betrachtet muss man natürlich sagen, dass es schon ein paar Spieler gibt in dem Draft, die wirklich das Zeug haben, wirklich einiges zu erreichen in der Liga. Auch Jahlil Okafor hat halt offensiv zumindest eine wirklich passable Saison gespielt, aber die ersten beiden Plätze sind da schon sehr klar von mir. Ich war mir gerade kurz was zu trinken holen. Ich habe nicht gehört. Ich glaube, du hast irgendwie, ich weiß auch nicht, was du erzählt hast. Platz 2, Porzingis, haben wir uns drauf geeinigt, oder? Ich habe noch nicht mal Miles Turner erwähnt. Richtig so. Nein, vielleicht nur noch dazu. Es ist halt wirklich krass, dass Karl Anthony Towns einfach zu Beginn der Saison wahrscheinlich schon der beste Spieler der Timberwolves war. Und das, obwohl dort in Andrew Wiggins ein weiterer First Overall Pick halt im Kader war, der jetzt schon 2 Jahre auf dem Buckel hat. Das ist schon echt krass. Ja. Sofort ab Spieltag 1 NBA ready gewesen und mit einer absolut großartigen Saison. Nächstes Jahr gerne auch 24-12. Ja. Ja, warum? Pass mal auf, was der abliefert dann. Nächstes Jahr wirft er noch mehr Dreier und so. Das ist absolut abartig. Schön Steph Curry beim Dreier auch geblockt. Unfassbar. Ja, die Entwicklung von Porzingis hängt davon ab, ob Cap Drambis Coach bei den Knicks bleibt oder nicht. Ich glaub, Coach of the Year, da bin ich ja jetzt mal sehr, sehr, sehr gespannt. Der beste Coach der NBA ist Greg Popovich. Da wäre aber ein bisschen langweilig, ihn als Coach des Jahres wiederzunehmen. Ich geb dir vier Namen, okay? Ja. Und Greg Popovich ist jetzt mal nicht dabei. Auch wenn er jedes Jahr theoretisch den Award gewinnen könnte. Theoretisch könnte aber auch Rick Carlisle jedes Jahr den Award gewinnen. Dadurch, dass ein bisschen konservativ gewählt wird, nenne ich dir jetzt noch nicht mal Rick Carlisle. Ich nenne dir Terry Stotts. Mhm. Ich nenne dir Steve Clifford und Dwayne Casey. Dann würde ich sagen Steve Clifford. Ja, was ist denn mit Brad Stevens? Oh ja, krass. Boah, es gibt so viele gute Coaches in der Liga, Mann. Schon, und es ist so schade, dass ihr einen so schlechten habt. Schon, also. Ich meine, also wenn meine Prediction stimmt, steht Boston am Ende auf 3. Ja, ich würde aber sagen, dass Clifford eine größere Schwierigkeit hatte. Zu Beginn war es so, dass letztes Jahr ein sehr gutes Defensivrating gegenüber einem miserablen Offensivrating stand. Du hast in Michael Kidd-Gilchrist einen wesentlichen Baustein komplett für die Saison verloren. Du hast einen Eckpfeiler offensiv in Al Jefferson, den du im Prinzip nicht mehr nehmen konntest, weil er von der Klippe gesprungen ist im Hechtsprung. Und das sind für mich alles Indizien dafür, dass er sehr, sehr viel richtig gemacht hat mit dem Team und es verdient hatte, Coach of the Year zu werden. Terry Stotts aber auch, also ich meine ganz ehrlich. Aber ist denn, wenn die Warriors 73 Siege holen, kann man denn dann jemand anders den Award geben als Steve Kerr? Auch wenn Steve Kerr hat 20 Spiele verpasst oder was? Ja, aber dann halt 50 gewonnen? Ja, will ich nicht. Naja. Naja, gibt's doch einfach mal jemand, der nicht unbedingt 5 All-Stars im Team hat, sondern halt irgendwie kreativ was mit seinem Team veranstalten kann. Der könnte Jojo spielen, Mann, an der Seitenlinie und könnte, es wäre egal, was er macht, weil sein Team dann kommt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht ist das nochmal eine ganz andere Debatte, aber ich glaube, ein Team zu 73 Siegen zu führen und diese Konstanz aufrechtzuerhalten, die Motivation aufrechtzuerhalten, die Work Ethic aufrechtzuerhalten und diese ganzen Egos von Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson zu balancieren, das ist schon nicht so einfach. Also definitiv, ne? Klar. Wie viele Spiele hat aber Steve Kerr mit seinem Playcalling im 4. Quarter dieses Jahr gewonnen? 1? 3? Ja. Wie viele Spiele nur daran zu messen, fände ich ein Stück weit unfair. Also muss man ja auch sagen, natürlich, dass die Golden State Warriors ist in von den potenziell 73 Spielen, die sie gewinnen, wahrscheinlich bei 60 war es nicht mal knapp im 4. Viertel. Also muss sich erst in den Playoffs beweisen, ne? Es gibt da viele Facetten dran. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Diskussion. Lass uns da nochmal drüber sprechen. Vielleicht sogar, wenn der Award dann rauskommt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen positives Streitpotenzial, muss man sonst denke benennen. Ich auch. Dann haben wir den Most Improved Player und ich werfe sowohl Isaiah Thomas als auch CJ McCollum ins Rennen. Ja, CJ McCollum wird es wahrscheinlich jetzt mal werden, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Ja. Ist ein riesiger Sprung. Meist wird das mit einem Sprung im Scoring eben assoziiert, je nachdem, welcher Spieler das dann eben bekommt. Und die Minuten. Ne? Also, man könnte vielleicht jetzt auch noch sagen, dass DeMar DeRozan mit drin ist, aber der hat jetzt nicht so einen riesen Sprung gemacht. Ich würde vielleicht sogar auch einfach nochmal Giannis nennen. Giannis ist natürlich immer so eine Sache, dass er recht unbeständig ist. Das hat man jetzt auch zum Ende oder in den letzten paar Wochen gesehen, nachdem so seine Triple-Double-Serie geflaut ist. Da hast du häufig dann doch jetzt noch irgendwie Statlines von 3 von 8 aus dem Feld und irgendwie 4 Turnover oder sowas. Also ganz rund ist es nicht. Insofern bin ich eigentlich recht d'accord mit CJ McCollum. Okay. Haben wir irgendwas? Ich merke gerade, dass die Verbindung wieder ein wenig stockt. Haben wir irgendwas noch vergessen? MVP haben wir, Coach haben wir, Defense haben wir, Rookie haben wir, 6. Mann. Ganz schnell 6 Man. Achso, ja, 6. Mann, stimmt, haben wir noch nicht. Da erwischte mich auch gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Gib mir mal einen Tipp, an den ich mich dranhängen kann. Jetzt höre ich dich nicht ausgerechnet an, wenn ich es am nötigsten gebraucht hätte. Was hast du gesagt? J.R. Smith, aber das war nur zum Lachen. Ja, nehme ich auch. Super. ja, wer fällt mir denn noch ein? Ich überlege. Okay. Kannst du mich noch hören? Ja, jetzt kann ich dich wieder hören. Ich schneide diese Szene dann auch kurz raus. Okay, dann lass uns noch kurz überlegen. Tut mir leid, dass du jetzt so viel Schneidarbeit hast. Gar nicht. Ich muss mir nämlich selber angucken, wen man da nehmen kann. Was ist mit Oladipo, seitdem er von der Bank gekommen ist? Oh nee, das ist doch alles Ranz. Kommt doch nur Shit von der Bank. Hassan Whiteside ist wahrscheinlich auch nicht oft genug von der Bank gekommen. Ja. Echt schwierig dieses Jahr. Schon. Ja, Jamal Crawford bei den Clippers, aber ey. Nee. Der ist 100 Jahre. Ja, der ist 100 Jahre. Enes Kanter. Oh ja. Müsstest du halt ernsthaft eigentlich nehmen, Mann. Ja. Wen hat Charlotte von der Bank? Fred Kaminsky, Jefferson, Jeremy Lin. Nein. Hau ab. Ja, Doug McDermott hat eine gute Saison gespielt, aber ist jetzt nicht noch. Doug McDermott gewinnt doch keinen Award, Mann. Wirklich nicht. Ernsthaft, Mann, egal welchen Award, Mann. Wirklich nicht. Ich war verdacht, ja, Kenta, der Hässliche. Richtig hässlich. Freudig. Was für ein Award. Michael Beasley, Mann. Wir drücken Boston Alec von der Bank. Von der Smart? Bank. Nein. Auf keinen Fall. Omri Caspi. Schröder. Auf gar keinen Fall. Gini. Wer kommt denn von Denver von der Bank? Jokic? Nein. Gallinari hat gestartet viel, ne? Ja, und dann verletzt immer. Immer. Würde ich trotzdem beliebig gern 15 Millionen im Jahr bezahlen anstatt Chandler Parsons. Sofort, Mann. Viel besser. Gallo, Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Dann fällt der Award halt aus. Was willst du machen? Gibt keinen. Ja, lass uns das bitte sagen. Aufgrund dessen Will Barton. Oh, Gott sei Dank. So, was der Phil nicht weiß, ich habe das die ganze Zeit laufen lassen. Wir haben uns dazu entschieden, dass es keinen sechsten Mann gibt. Irgendwie ist es schwierig. Also vielleicht fällt euch ja was ein. Will Barton nehmen wir jetzt. Ja, Mann. Ja, der Einäugige unter den Blinden. Will Barton. Damit kann ich leben. Ja, finde ich gut. So, dann haben wir die Awards doch auch rumgekriegt. Also, nächste Woche geht's dann in die Playoffs. Was wir ziemlich wenig gemacht haben, ist in dieser Saison ein Team adoptiert. Das ist irgendwie in der letzten Saison ein bisschen besser gelaufen und das kreide ich jetzt mal ausschließlich unseren Hörern an. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Wir waren ja auch ein bisschen unregelmäßig on air. Das heißt, vielleicht habt ihr dann eine Serie, die wir uns ganz besonders angucken sollen. Schickt doch das einfach mal in die Comments. Oh ja. Wir werden sowieso über ein paar Serien reden, das ist klar, aber vielleicht habt ihr Lust auf eine, die dann feststeht, in die wir so richtig tief mit Analytics und Co. eintauchen sollen. Dann können wir ein bisschen wieder gut machen, was wir bei den Adoptionen der Teams in dieser Saison ein bisschen am Schleifen lassen. Ich möchte mich hiermit schon mal bei meiner Freundin entschuldigen für den abartig großen Basketballkonsum, den ich bald wieder anfange. Mhm. Ja, gut, aber es sind halt Playoffs, ne? Hallo? Ja, hallo. Ja. Gut, dann war's das für diese Woche. Schreibt uns in die Kommentare. Facebook, Instagram, Snapchat haben wir nicht. Was haben wir denn noch? Twitter haben wir. Die Website haben wir, fromdowntown.de, Mixcloud. Wir sind so krass social-media-seitig aufgestellt, wirklich. Ihr werdet schon was finden. Selbstironie ist sehr gut. Ja, eben. Bis dann, soweit bis nächste Woche. From downtown. Eingehauen.